Sophisticated in du siehst es Land. Ich will mich entleben, wann hört Wahnsinn auf? Wie kannst du noch lächeln? Ich geh vor dir drauf.